Christo nach, von ihm will ich lassen. Ich folge Christo nach, von ihm will ich nicht lassen. Im Wohl und Ungemach, im Leben und Erlassen. Ich küsse Christi schwach, ich will sein Kreuz umfassen. Ich küsse Christi schwach, ich will sein Kreuz umfassen. Ich folge Christo nach, von ihm will ich